Das Geheimnis Hitlers ist nicht, dass er ein mächtigeres Unbewusstes mit mehr Gedanken und Erinnerungen als das anderer Menschen hat, sondern sein Geheimnis besteht darin, dass sein Unbewusstes einen außerordentlichen Zugang zu seinem Bewusstsein hat, dass es zulässt, ihn zu beherrschen und das ihn bewegt. Der Meister würde sagen, die Energie geht freiwillig in den Astralkörper über. Es ist, wie wenn ein Mensch aufmerksam einer flüsternden Stimme zuhört, die aus einer mysteriösen Quelle kommt, und er handelt danach. Wir besitzen viel zu viel Vernunft, um ihr gehorchen zu können. Doch Hitler hört sie und gehorcht ihr. Der wirkliche Führer wird immer geleitet. Hitler selbst hat sich auf seine Stimme bezogen. Deswegen hat er immer über seine Ratgeber und die Meinung seiner ausländischen Beobachter Recht behalten. Das geschah, weil die in seinem Unbewussten gespeicherte Information, die zu seinem Bewusstsein mittels seines ausnehmenden Talentes gelangte, korrekter war als die jener, die zu anderen Schlussfolgerungen gelangten als er. Hitler kann nicht anders. Er muss seiner Stimme gehorchen. Als er im Sportpalast die Besetzung der Tschechoslowakei ankündigte, bebte die Stimme des Menschen Hitler. Welcher Mann hätte in solch einem Augenblick keine Angst gehabt beim Treffen einer Entscheidung, die das Schicksal von Millionen in Gefahr bringen konnte? Jedoch die Stimme hat ihm befohlen, vorwärts zu gehen, und er musste ihr gehorchen. Hitler ist wie Mohammed. Er ist der Messias von Deutschland, der die Tugenden des Schwertes lehrt. Der Geist des arischen Deutschlands muss durch das Schwert unterstützt werden. Der religiöse Charakter des Hitlerismus wird durch die Tatsache hervorgehoben, dass alle deutschen Gemeinschaften in der Welt den Hitlerismus angenommen hatten, obwohl sie so weit entfernt von der Macht Berlins waren. Schauen wir doch nach Südamerika, vor allem auf die deutschen Gemeinschaften in Chile. Wenn Hitler schreiend spricht, so geschieht das, weil er es so tun muss, denn durch ihn wird das unbewusste Kollektiv seiner Rasse zum Ausdruck gebracht. Seine Stimme ist die von mindestens 78 Millionen Deutschen. Er muss schreien, sogar im privaten Gespräch. Die Stimme, die er hört, ist die des unbewussten Kollektivs, besonders die des unbewussten Kollektivs seiner Rasse, aber auch die vieler Engländer, Franzosen und sogar Tschechen, die für ihn Bewunderung empfinden, aber auch Angst. Die Londoner Zeitung The Observer hat Jung im Oktober 1936 erklärt, die deutsche Politik ist nicht gemacht, sie wird durch Hitler offenbart. Er ist die Stimme der Götter. Hitler regiert mittels Offenbarungen. Daher auch die Überempfindlichkeit der Deutschen bei der Kritik oder dem Angriff auf ihren Führer. Es ist für sie Gotteslästerung, weil Hitler ihr Orakel ist. Als Hitler von anderen Nationen unter Druck gesetzt worden war, damit Deutschland nicht aus dem Völkerbund austritt, hatte er sich für 3 Tage zurückgezogen und danach ohne irgendwelche Erklärungen gesagt, Deutschland muss austreten, dies ist eine Offenbarung. In Deutschland arbeitet man heute an der Schöpfung einer Aristokratie. Die SS wird in eine Ritterkaste verwandelt, wie die Teutonischen und die Templerritter, und werden 60 Millionen Deutsche regieren. Ohne die Idee einer Aristokratie wird die Stabilität nicht möglich sein. Ihr in England verdankt dem Gentleman den Besitz der Welt. Noch niemals ist in unserer Zeit, in der Sprache unserer Zeit, so über Hitler geschrieben worden. Niemand mit der Fähigkeit, dies zu ergründen, hat ihn so analysiert. Ich möchte annehmen, dass Jung nicht noch weitergehen konnte, weil der Krieg verloren war. Auf diese Weise war er außerstande, seine Theorie der beiden unbewussten Kollektive, des Nachtwandlers Hitler und der Stimme, die dieser hörte, in genauem Maße zu entwickeln. Auch über das weibliche Unbewusste des Mannes und das männliche Unbewusste der Frau. Ich will glauben, dass Jung es wusste, weil er es vielleicht von daher hat, dass das unbewusste Kollektiv nichts anderes ist als die Erinnerung des Blutes der ursprünglichen Minnesänger, der eingeweihten germanischen Troubadoure, die es besangen. Das Minnetrinken oder die Minnetrinker, welche dieses tranken, oder die Männerbünde, die Orden der Kameraden, die es austauschten. Und das Schwert, genannt Erinnerung des Blutes, der Ritter des Gral, weil die Erinnerung des Blutes der Fluss der Vorstellungen ist, die ewig im Lichte der schwarzen Sonne kreisen und die im Astralkörper wieder hervorgebracht werden. Das und nichts anderes ist es, was Jung mit Worten des jüdischen, psychoanalytischen Kauderwelsch genannt hat, von welchem er sich zu befreien sucht durch einen Bruch mit Freud. Auf dieselbe Weise sind das weibliche Unbewusste und das männliche Unbewusste, die Anima und der Animus, Übersetzungen in eine organische Sprache, von der die Esoteriker schon von jeher sagten, dass der Körper des Verlangens des Mannes weiblich und der der Frau männlich sei. Bezüglich der Besessenheit Hitlers durch einen Archetypus bekommt die Analyse derselben unendliche Wichtigkeit. Jung sagte, es scheint der Doppelgänger einer wirklichen Person zu sein, so als ob Hitler, der Mensch, wie ein Zusatz darin steckte, absichtlich verborgen, um den Mechanismus nicht zu stören. Hier ist es uns erlaubt, dank dieser außerordentlichen Beschreibung eines Mannes, der Hitler aus nächster Nähe gesehen hat, wie er uns erklärte, diese Analyse an die Überlegungen über die Aussage des hyperboreischen Archetypus anzuschließen, wie wir dies auf diesen Seiten bisher gemacht haben. Stellen wir klar, dass wir selbst den Ausdruck Archetypus von allem Anfang an von Jung übernommen haben, in der Hoffnung, den Punkt zu erreichen, an dem wir uns jetzt befinden. Wie allem Vorangegangenen ziehen wir es vor, auch diesem Ausdruck den ursprünglichen Sinn der Idee oder der Entelechie zu geben, mit derselben Reichweite, die sie für Platon hatte. Aber auch weiterzugeben, sie mit den germanischen Göttern zu identifizieren, wie wir jenen Ausdruck des arischen unbewussten Kollektivs in Wahrheit verstehen, das heißt, die Erinnerung des arischen Blutes. Der Gott der Arier würde sich durch Hitler ausdrücken, dank dass dieser vorsätzlich als Individuum, als Mensch, als menschliches Wesen verschwand, um jenen Gott zu verkörpern, um zuzulassen, dass er spricht, um seine Stimme in seinem Blut zu hören und zu gestatten, dass er ihn über das Instrument seiner Gene sozusagen leitet. Hitler, sich der Technik einer Einweihung bedienend, verschwindet wie ein Zusatz, verbirgt sich selbst, um den Mechanismus der Enthüllung nicht zu stören. Deswegen sagte mein Meister, dass Hitler ein Eingeweihter ist, denn dies und nichts anderes ist die Einweihung. Der Schlüssel und die Wissenschaft zu entdecken, die es zulässt, von seinem Gott besessen zu sein. Sterben, damit er lebt. Es ist gut möglich, dass jener Gott wir selbst sind, der Astralkörper mit einem Gesicht, der Sohn des Menschen. Nicht ein Ich, viele wir. Deshalb müsste Hitler auch ein Gott sein. Und wenn Jung das nicht erkannt hat, ich schon. Traurig wäre es, wenn uns das zustoßen sollte, was dem Hirten geschah, der Krishna durch die Täler und Höhen des Himalaya suchte. Eines Tages ging Krishna an ihm vorüber und der Hirte erkannte ihn nicht. Und darum sank er schluchzend, »Ich habe mein Herz unterwegs verloren und es niemals mehr gefunden.«